Seide und Juwelen Hindustans. Die Freundschaft seiner Krieger. Ohne Feiern am Rand einer Klinge, wie es uns die Japanichaden vorschrieben. Und Hiob, die Heiligen und Dichter feierten mich, wandernd über eine Welt in Zerstörung, im Vertrauen, das Paradies zu finden, doch niemals in dieser auch sein Reich. Du bist aus dem Metall Abrams gemacht, sagte er zu mir, der im geistigen Ruin zu glauben wagte, meiner Allgegenwart und Weisheit vertraute. In einer Ära aus kaltem Marmor und Verleumdung. Meine Worte werden von nun an Feuer sein. Für Generoren, die ich schon jetzt erhalte. Weniger verängstigt als die Mädchen, die erleuchtet bleiben werden. Diejenigen, mit denen ich aufwuchs, wollten nur spielen. Ihre Hoffnung bewahre ich, zarter Samen der Gewissheiten. Ursprung jeder Form und Materie, unser ist der Baum von Eden, wieder erlangt für alle Seelen. Und wir werden richten von Kleinkindern.